still fill your head. You taught me a lot to be myself. Now look what I do. It's not a lot. But oh, Mr. John Cage, I still feel your head. But now I know the impossibility. You taught us all to be open and free. But now I know the impossibility. Ja, abrupt abgebrochen, das Stück von Joe Jones, dem Fluxus-Künstler, der 1993 leider im Alter von nicht mal 60 Jahren gestorben ist. Nun zu einer Musik, die ein bisschen näher rückt, näher zeitlich, auch personell. Jonas Kocher spielt Akkordeon, Ludger Hennig Laptop, Skiss spielt Laptop und Dancis spielt auch Laptop und Objects. Die vier haben eine CD rausgebracht, in Sub CDR. In Subordination CDR, also ja, das ist das Label, man kann die runterladen und davon nun der ja, erste Track, so zahlreich, dass man sie nicht zählen kann. Okay, das Stück ist gleich zu hören, aber noch ein bisschen Information davor. Die Instrumente haben wir gerade schon gehört und Jonas Kocher wird dieses Jahr beim Blurred Edges Festival in Hamburg sein, er lebt in der Schweiz. Und das ist die gute Nachricht heute, das Blurred Edges Festival wird also dieses Jahr wieder stattfinden. Es beginnt am 4. Mai und endet am 19. Mai. Wie momentan zu übersehen ist, sind es mehr als 40 Veranstaltungen an unterschiedlichen Räumen. Natürlich auch in den Räumen, die in den letzten Jahren eine Rolle gespielt haben. Und wer sich einen Überblick über die kommenden Konzerte im Rahmen von Blurred Edges schaffen möchte, kann das auf der Webseite www.vamh.de oder www.blurrededges.de. Blurred mit zwei R. Da sind dann die ganzen Veranstaltungen schon beschrieben, angekündigt, die Orte und die Zeiten und auch um welche Form der Musik oder welche Interpreten es da geht. Und da ist Jonas Kocher gleich am Anfang vom 4. bis 6. Mai im Westwerk bei verschiedenen Veranstaltungen zu hören. Jetzt aber im Zusammenhang mit dem Quartett so zahlreich, dass man sie nicht zählen kann. Nun nochmal ein Ausschnitt aus einer CDR, die gerade erschienen ist, aktuell erschienen ist auf einem, ich glaube, es ist ein russisches Label, war mir nicht ganz sicher, OBS. Die hat den Titel Ripsnorte, eingespielt von Offer Beimel und Gregory Büttner. Und zwar wurde die eingespielt vor 2 Jahren. Auch im Zusammenhang mit Blood Edges war Offer Beimel Schlagzeuger und Musiker aus Israel hier in Hamburg für einen Monat, wo er eine Residenz hatte und hat da zusammen beim Blood Edges Festival mit Gregory Büttner zusammen gespielt. Und die Aufnahme stammt sowohl von einem Festivalauftritt als auch von einer Aufnahme im Gastatelier auf der Fletinsel. Das Gastatelier, das es jetzt leider nicht mehr so öffentlich gibt, für Künstlerinnen und Künstler, die in Hamburg für einen Monat an einem Projekt arbeiten. Okay, also die CDR ist gerade aktuell erschienen in 250 Kopien und Offer Beimel spielt dabei Schlagzeug, Gregory Büttner Laptop, Loudspeakers und Objects. 2 Titel sind drauf, Melee und Potboiler. Ich habe jetzt nur so einen kleinen Excerpt-Mix zur Verfügung, den ich jetzt anspielen will. Das ist relativ kurz, 3 Minuten 20 Sekunden. Thank you. In der zweiten Stunde der Klingding-Sendung, der heutigen Klingding-Sendung, geht es jetzt weiter mit einem Stück von Volker Hein. Volker Hein, von ihm ist eine neue CD erschienen bei der Edition RZ. Und die CD werde ich noch ein bisschen genauer vorstellen und stellen in einer der nächsten Sendungen. Hier nun nochmal ein kurzes Stück, und zwar Prelude zu Ferro Canto Part 2. Das ist ein Tonbandfragment von 1989. Und ich habe gerade gelesen, dass, also das nennt ja Prelude zu Ferro Canto, das ist eine zweimal Auftragskomposition des Südwestrundfunks gab. Ferro Canto sollte aufgeführt werden 1989 und 91 bei den Donaueschinger Musiktagen. Das war dann aber anscheinend unspielbar und wurde abgesetzt. Jetzt also das Prelude dazu, ein kurzes Stück von Volker Hein. Ja, und es geht weiter mit einem Stück von Slawomir Wojciechowski. Die Musik habe ich gefunden auf einer Beilage des Heftes Glissando. Das ist ein Magazin für neue Musik. Und die 19. Ausgabe vom Dezember 2011 hatte eben die Beilage mit Musik verschiedener Komponisten, unter anderem von Slawomir Wojciechowski. In dem Beitext wird er so ein, ja, es gibt ja immer das Bemühen, so ein bisschen durch die Textschreiberinnen oder Schreiber so eine Klassifizierung oder Kategorisierung hinzukriegen. Er wird da mehr so als als Erbe der zweiten Wiener Schule bezeichnet. Okay, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ob das zutreffend ist. Ich werde auch nicht das ganze Stück spielen. Das Stück heißt Rope of Sands. Danach gibt's ein Stück von Marcin Zdanczyk, der zum polnischen Spektralismus. Spektralismus ist so eine Form des Komponierens, die Wert legt auf ganz bestimmte Möglichkeiten, Musik zu konstruieren, so dass die spektralistischen Mittel eben dazu dienen, einen ganz eigenen Klang hervorzubringen. Danach, also nach dem jetzt gleich zu hörenden Stück Rope of Sands von Slawomir Wojciechowski, dann Suggested Music von Marcin Zdanczyk. Thank you. Thank you. Das zuletzt gespielte Stück Suggested Music wurde interpretiert vom Nickel, oder ich bin mir nicht sicher, wie ich das ausspreche, Nickel Ensemble, dirigiert von Tom de Kock, 2010 geschrieben von Marcin Stanchik. Davor Robe of Sands von Slavomir Wojciechowski wurde interpretiert von einem Quartett, und zwar heißt es Quartludium. Violine, Klarinette, Pianoforte, also Piano, Percussion. Weiter mit einem Stück von Christian Wolff, das auch auf einer neu erschienenen CD erschienen ist. Die CD hat den Titel Komposition 1950 bis 1972, Christian Wolff. Und wir hören gleich das Stück Stones. Stones ist ein Stück nach verbalen Notizen und wird gespielt von einer Arbeitsgemeinschaft für Neue Musik des staatlichen Leininger Gymnasiums Grünstadt, aufgenommen 1998 vom SWR. Zum Schluss der heutigen Klingling-Sendung noch ein längeres Stück. Das geht dann über die Sendezeit und wird dann ausgeblendet für Electronic Jam, die ab 0 Uhr hier am Start sein werden. Und zwar ein Stück wieder von Matthias Sparlinger, Presentimientos. Wie das Stück am Anfang der Sendung gespielt von einem Ensemble Recherche. Und ich möchte mich hier schon von meinen Hörerinnen und Hörern verabschieden. Tschüss, angenehme Nacht noch. Und die nächste Sendung wird am 20. April sein, wieder der dritte Freitag im Monat April, dann ab 22 Uhr, Klingding, aktuelle Musik. Nochmal die Adresse der Klingding-Sendung, www.hierunda.de/klingding.html. Okay, und jetzt Presentimientos von Matthias Sparlinger. Tschüss.